Freundlich drauf. Und der Hauptmann schaut zu den Fenstern stolz hinauf. Auf des Tambours Herz schlägt schnell, wie sein Trommelstock das Fell. An der Ecke steht, er hat sie erspäht, seine kleine Isabel. Eine Freude ist's, wie alle Kerzen gerade gehen, wenn im gleichen Schritt und Tritt sie zur Parade gehen. Heut marschiert die Garde auf, alle Mädchen freuen sich drauf. Und der Hauptmann schaut zu den Fenstern stolz hinauf.